Ein königliches Konzert. Der Air Patroller stand auf der Wiese vor der Einsatzzentrale. Und die Fellfreunde brachten ein Instrument nach dem anderen an Bord. Ich darf für Lukas Stern Gitarre spielen. Mir kribbelt es schon in den Pfoten. Hallo, Ryder. Frau Bürgermeisterin. Wir freuen uns schon riesig auf das Konzert. Stimmt's, Henrietta? Lukas Stern war ein berühmter Sänger, der auf Schloss Bellenburg auftreten würde. Dort konnten die Prinzessin und der Graf sein Kommen kaum noch erwarten. Er ist da. Ich hoffe, dass er mir ein Autogramm gibt. Hallo, Bellenburg! Lukas Stern machte als erstes ein Selfie von sich und seinen Gastgebern. Jetzt gibt es ein Foto von mir mit meinem Lieblingssänger. Ein Traum geht in Erfüllung. Wir freuen uns, dich auf Schloss Bellenburg begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, es ist mir eine Ehre, hier sein zu dürfen. Schnuffinchen, die weiße Hündin der Prinzessin, kam angelaufen. Herzlich gern. Darf ich vorstellen? Meine Königskätzchen. Und was war mit Schnuffinchen? Und das ist der Graf von Bellenburg. Und das ist mein Butler. Hallo, ich freue mich, euch kennenzulernen. Und wie konnte ich das vergessen? Mein Schoßhündchen Schnuffinchen. Hallo Schnuffinchen, du bist wirklich allerliebst. Oh ja, das weiß ich. Ich würde mich freuen, wenn du heute vor dem Konzert eine Tasse Tee mit mir trinken würdest. Sehr gern, Tee mit einer Fee. Er singt sogar beim Sprechen echt toll. Lukas griff nach seinem Gitarrenkoffer. Wow. Stolperte über die beiden Kätzchen, der Koffer öffnete sich und ein goldenes Mikrofon fiel heraus, das mit funkelnden Steinen besetzt war. Lukas konnte es gerade noch auffangen. Welch elegantes Juwelenzepter. Es sieht aus wie ein Zepter, aber es ist eigentlich ein Mikrofon. Ha, cool, oder? Wenn ich in dieses prachtvolle Mikrofon singe, werden mich alle verehren und mich zur Königin krönen. Schnuffinchen beugte sich zu ihrem Spielzeugfrosch Balduin hinunter. Aber wie stibitze ich es ihm nur? Lukas, ich bringe dich in deine Garderobe. Das war doch die Gelegenheit. Bitte, bitte, darf ich ihn in seine Garderobe bringen? Sie haben doch immer viel zu tun. Also schön. Ich werde dich abholen, wenn es Zeit für den Tee ist. Dann komm mal mit. Schnuffinchen führte Lukas Stern in den Ostflügel des Schlosses und berührte mit ihrer Pfote einen Knopf, der sich in der Wand befand. Eine Tür öffnete sich. Ein geheimer Fahrstuhl? Witzig! Der Fahrstuhl brachte die beiden in ein Turmzimmer. Dein ganz eigenes Umkleidezimmer. Würdest du mir einen Gefallen tun? Darf ich ein Selfie mit dir und dem Glitzermikrofon machen? Klar doch, Schnuffinchen. Danke. Oh, ich Dummerchen, ich hab meine Kamera vergessen. Kein Problem, ich mach's mit meinem Handy. Das klappte doch wie am Schnürchen. Selfie-Stick. Lukas klemmte sein Handy auf den Stick. Dann wurde es plötzlich dunkel im Zimmer. Oh nein, wir haben einen Stromausfall. Sofort lief Lukas zum Fenster hinüber und wedelte mit seinem Hut. Hallo, wir sind hier oben. Der Strom ist ausgefallen. Doch da fiel auch schon ein Gitter herunter, das das Fenster von außen abriegelte. Hey, mein Hut! Der klemmte fest. Blitzschnell griff Schnuffinchen mit dem Selfie-Stab nach dem funkelnden Mikrofon und verschwand im Fahrstuhl. Tür verriegeln. Dann war sie weg. Hallo? Ist da jemand? Ich bin hier gefangen. Natürlich wurde der Sänger schon bald vermisst. Ich frage mich, wo Lukas nur so lange bleibt. Prinzessin, ich habe seine Garderobe und das ganze Schloss durchsucht, aber er ist spurlos verschwunden. Wie ist das möglich? Mit unschuldigen Augen blickte Schnuffinchen von einem zum anderen. Oh nein, Lukas Stern ist verschwunden. Ja, aber das Konzert findet statt. Mit mir als Superstar. Also deshalb hatte Schnuffinchen Lukas Stern eingesperrt. Graf von Bellenburg zog sein Handy aus der Tasche. Ich rufe besser die Paw Patrol. Guten Tag, Herr Graf. Ist alles für das Konzert vorbereitet? Uns fehlt dafür der wichtigste Teilnehmer, Lukas Stern. Er ist spurlos verschwunden. Oh, oh, wir machen uns sofort auf den Weg. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zum Air Patroller. Ryder braucht uns! Rocky, Chase, Sky, Zuma und Rubble flitzten sofort über die Rampe an Bord, wo Bürgermeisterin Gutherz bereits wartete. Sie hatte nämlich ebenfalls eine Einladung zum Konzert bekommen. Marshall allerdings schob noch das Keyboard vor sich her, auf dem es sich Huhn Henrietta nun gemütlich machte. Marshall, pass auf! Zu spät. Der kleine Feuerwehrhund übersah einen Spielzeugknochen, das Huhn rutschte ab und landete genau in der Handtasche der Bürgermeisterin. Henrietta ist eben ein echtes Taschenhuhn. Wenig später war der Air Patroller startklar und die Fellfreunde liefen nach vorn in den Kontrollraum. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder. Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Freunde. Wir müssen schnell nach Bellenburg. Lukas Stern ist verschwunden. Das ist ja eine Tragödie. Oh nein. Das könnte wirklich kompliziert werden. Also macht euch bereit für eine spezielle Pfotenmission. Robohund, schalte um in den Tarnmodus. Es war bereits dunkel, als der Air Patroller die große Stadt erreichte, an deren Rand Schloss Bellenburg lag. Niemand bemerkte, wie der Robohund auf eine Brücke mit kleinen goldenen Kronen zusteuerte, die sich über einen breiten Fluss spannte. Nun erhob sich ein rundes, beleuchtetes Podest aus dem Wasser. Der Air Patroller schwebte durch eine Öffnung, die sich sofort wieder schloss, und landete auf einer unterirdischen Plattform. Alle fertig machen für die Pfotenmission! Ryder, die Bürgermeisterin und die Fellfreunde liefen zu einem gläsernen Fahrstuhl, der sie noch eine Etage tiefer in ihre Unterwasserzentrale brachte. Und unterwegs schlüpften sie in ihre Spezialanzüge. Dann schaltete Ryder den großen Bildschirm ein. Also, Fellfreunde, die Prinzessin hatte Lukas zum Tee eingeladen, aber er ist bisher nicht gekommen. Sowas wird er nie machen. Er ist viel zu höflich. Ganz genau. Irgendwas stimmt da nicht. Wir müssen ihn finden und uns überzeugen, dass es ihm gut geht. Für diesen Einsatz brauchen wir... Sky, du musst mit deinem Flugroller überall nach Lukas suchen. Ja, ich bin der Flughund. Und Rocky, du musst mit deinem Radargerät alle Wände absuchen. Im Schloss gibt es viele Geheimzimmer. Rocky rockt! Alles klar, die Pfotenmission geht los! Der Robohund machte den Mission Cruiser bereit, verlud die Spezialfahrzeuge der Paw Patrol und alle sprangen auf ihre Plätze. Na dann mal los, Robohund, du kannst Gas geben! Der Weg hinaus führte durch einen unterirdischen Tunnel, dessen Ausgang sich neben einem Reiterdenkmal befand. Von dort aus war es nicht mehr weit bis zum Schloss, wo die Prinzessin bereits ungeduldig wartete. Paw Patrol, ich bin so froh, euch zu sehen. Hallo Prinzessin, wir haben uns sehr beeilt. Rocky, wir beide suchen das Schloss von innen nach Lukas ab. Sky, du siehst dich draußen um und los. Ja, alles klar. Auf geht's. Schnuffinchen war sich ihrer Sache trotzdem sehr sicher. Ich fürchte, sie werden ihn niemals finden und dass ich ganz alleine auftreten muss. Ryder und Rocky durchsuchten nun das Schloss. Und zwar von unten nach oben. Wir müssen die Wände auf allen Fluren durchleuchten. Radar! Aber das Radargerät zeigte nichts Ungewöhnliches an. Nein, hinter diesen Wänden ist er nicht. Mach trotzdem weiter. Sky, schon irgendeine Spur? Sky umflog gerade die Schlossmauer. Bisher noch nicht. Warte mal, ich sehe etwas. Sieht aus wie ein Hut. Er klemmt in einem Fenster im Ostturm. Gut gemacht, Sky. Die Innenwand des Ostturms befindet sich ungefähr hier. Rocky, schnell, sieh mal nach. Und dieses Mal erschienen eigenartige Umrisse auf dem Radargerät. Wahnsinn, ein geheimer Fahrstuhl. Das ist Lukas. Er ist da oben eingesperrt. Gut gemacht, Rocky. Rubble, Sky, wir treffen uns vor dem Schloss. Schon unterwegs, Ryder. Auch Rubble verließ nun den Air Patroller und schnallte sich einen Gurt um, der mit einem Seil unter Skys Flugroller befestigt war. Dann ging es auch schon aufwärts. Großer Greifer! Rubble setzte den Greifer am Fenster an und hatte das Gitter im Nu hochgeschoben. Dann schnappte er sich den Hut und hielt ihn dem sehr erleichterten Lukas hin. Mein Glückshut! Danke, Paw Patrol. Ihr habt mich gerettet. Ich wollte anrufen, aber Schnuffinchen hat mein Handy gestohlen und mich eingesperrt. Das ist typisch für Schnuffinchen. Hauptsache, es geht dir gut. Und jetzt schnell zum Konzert. Die Gäste waren bereits alle eingetroffen und die Prinzessin wurde immer unruhiger. Hoffentlich findet die Paw Patrol Lukas, sonst müssen wir das Konzert absagen. Absagen? Von wegen. Ich rette den Konzertabend mit meiner wundervollen Stimme. Und dann sind alle so glücklich, dass sie mich zur Königin krönen. Ein Scheinwerfer erhellte nun die kleine Bühne, die extra für das Konzert in einem der großen Säle aufgebaut worden war. Und dann erschien Schnuffinchen mit dem glitzernden Mikrofon. Schnuffinchen? Wie kann sie es wagen, den Platz von Lukas Stern einzunehmen? Aber die weiße Hündin bekam keinen Ton heraus. Oh je, Schnuffinchen hat Lampenfieber. Ich wünschte, es würde jemand kommen und meinen Konzertabend retten. Und genau das tat nun Sky in ihrem Flugroller. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Lukas Stern! Vorsichtig setzte sie den Sänger auf der Bühne ab. Guten Abend, Bellenburg! Entschuldigt bitte die Verspätung. Lukas! Ryder klärte die Prinzessin schnell auf. Schnuffinchen hat ihn eingesperrt und ihm sein Mikrofon und sein Handy weggenommen. Ich? Ich habe seine Sachen nicht. Wirklich nicht? Schnell wählte Bürgermeisterin Gutherz Lukas Telefonnummer und es klingelte. Ach, ich Dummerchen, das hatte ich mir ja geborgt. Und jetzt borge ich mir das aus. Halt, mein Mikrofon! Wenn ich nicht mit ihm singen darf, dann soll es niemand. Schnuffinchen stürmte hinaus und geradewegs zu ihrem Spezialfahrzeug, das an ein Rennauto erinnerte, aber auch fliegen konnte. Dann machte sie, dass sie wegkam. Mit dem Mikrofon. Sky, Chase, wir müssen es zurückholen. Schon unterwegs! Chase, Sky und Ryder sprangen in ihre Spezialfahrzeuge und nahmen sofort die Verfolgung auf. Die Pfotenmission geht los! Auf geht's! Sie rasten quer durch die Stadt. Doch es war gar nicht leicht, Schnuffinchen nicht aus den Augen zu verlieren. Und dann war sie plötzlich verschwunden. Ich bin ein raffiniertes Hündchen. Aber nicht raffiniert genug. Sky hatte die Hündin unter der Brücke entdeckt und eine wilde Verfolgungsjagd begann. Die Paw Patrol hält mich nicht auf. Oh oh. Dafür aber das Reiterdenkmal, das jetzt vor Schnuffinchen auftauchte. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, streifte das Denkmal und geriet ins Trudeln. Hilfe! Sky, Schnuffinchen stürzt ab. Saugnapfwerfer! Sky erwischte Schnuffinchen im letzten Moment und brachte sie mit ihrem Flugroller in Sicherheit. Das war's wohl mit meinem Auftritt, Balduin. Schnell machten sie sich auf den Rückweg ins Schloss, wo die anderen bereits die Instrumente der Fellfreunde auf die Bühne gebracht hatten. Vielen Dank, Ryder, dass ihr mein königliches Konzert gerettet habt. Es war uns eine Ehre. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Und jetzt geht's endlich los. Rubble? 1, 2, 3, 4! Auf von euren Plätzen und bewegt euch zur Musik. Wir wollen Spaß, also macht kräftig mit. Alle coolen Katzen und jeder coole Hund wird rocken zu diesem Hit. Wow, wir wollen alle feiern. Wow, oh, das wird ein Spaß. Ein königlicher Spaß. Nur Schnuffinchen feierte nicht mit. Die Prinzessin hatte sie nämlich in ihren Käfig gesperrt. Ich gebe zu, er ist wirklich ein super Sänger.